integriert. Der Glaube, Toleranz in euch fest manifestiert. Man muss jeden mögen, man darf niemanden hassen. Wenn ihr darunter das Kind versteht, könnt ihr es gern bleiben lassen. Projektet, seid ihr feierlich, doch ihr seid kommodes Kind, wie lächerlich. Projektet, ihr seid Rebellen ohne Grund. Ihr verbietet anderen gerne den Mund. Ihr nennt euch Rebellen gegen was und gegen wen. Was geendet heißt, werdet ihr nie verstehen. Meint ihr kennt den Kult, doch liegt mit jedem Satz. Für euch Szene-Spalter ist hier kein Platz, ist hier kein Platz. Sich noch nie geprügelt, noch nie ein lila Pfeilchen. Doch die Szene windet ihr euch ein ganzes Pfeilchen. Was sollen bloß die Nachbarn denken? Oder Kommilitonen? Deshalb immer schön wegducken, meinen Ruf zu schonen. Orientet, schreit ihr feierlich, doch ihr seid nur Modeskind, wie lächerlich. Orientet, ihr seid Rebellen ohne Grund. Ihr verbietet anderen gerne den Mund. Ihr nennt euch Rebellen gegen was und gegen wen. Was geendet heißt, werdet ihr nie verstehen. Meint ihr kennt den Kult, doch nicht mit jedem Satz. Für euch Szene-Spalter ist hier kein Platz, ist hier kein Platz. Niemals wirklich angehetzt, sich gerne angebiedert. Ihr wollt mir den Kult erklären, ihr schäbigen Schauspieler. Wir hassen euch, verfluchen euch. Geht doch einfach sterben. Unser geliebter Kult, lassen wir uns nicht verderben. Projektet, schreit ihr feierlich, doch ihr seid nur Modeskind, wie lächerlich. Projektet, ihr seid Rebellen ohne Grund. Ihr verbietet anderen gerne den Mund. Ihr nennt euch Rebellen gegen was und gegen wen. Was geendet heißt, werdet ihr nie verstehen. Meint ihr kennt den Kult, doch nicht mit jedem Satz. Für euch Szene-Spalter ist hier kein Platz, ist hier kein Platz. Orientet, orientet, orientet, orientet, orientet, orientet, orientet, orientet. Meint ihr kennt den Kult, doch nicht mit jedem Satz. Für euch Szene-Spalter ist hier kein Platz, ist hier kein Platz. Orientet, schreit ihr feierlich, doch ihr seid nur Modeskins, wie lächerlich.